liegt im Abendschein, wie in alter Zeit. Ob ich einmal wieder durch die Gassen geh, ob ich meine Heimat einmal wieder seh, Heimat sein, doch sie ist so weit. Überall, wo ich geh, suche ich das Glück. Einmal wieder durch die Gassen geh, ob ich meine Heimat einmal wieder seh. Dort in blauer Ferne muss die Heimat sein. Dort